Telekom Fernsprecher Lessingplatz, Ecke Nackstraße. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein ausrangierter Kühlschrank, von dem hier aus, von dem vom Fernsprecher aus nur die Rückseite zu sehen ist, sodass eben nicht erkennbar ist, um welches Fabrikat es sich handelt. Auf diesem Kühlschrank ist ein ausrangierter Staubsauger drapiert, und zwar von der Firma Philips. Und diese Installation macht eigentlich einen sehr schönen Eindruck. Diese Installation befindet sich in unmittelbarer Nähe zu einem Abfallbehälter, was vielleicht so ein Wink mit dem Zaunfall sein soll, dass die Müllabfuhr dieses Ding hier entsorgt. Ansonsten hier in der Nackstraße keine besonderen Vorkommnisse.